einem Feldzug von 18 Tagen marschierten sie auf staubigen Straßen durch Polen. In wenigen Wochen warfen sie Frankreich nieder und standen an Rhône und Loire, in Paris und am Atlantik. Sie durchzogen Serbien und Griechenland, von Belgrad bis Athen und wagten den Sprung nach Kreta. Auf den Meeren und in der Luft, im hohen Norden und im heißen Süden, rangen sie mit England. Sie traten an zum Kampf gegen den Bolschewismus, zum Entscheidungskampf um Leben und Kultur Europas.